Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Heute Einsteins Fragment von Friedrich Bestenreiner. Ein Forscher entschlüsselt eine Notiz von Albert Einstein und findet darin eine Matrix, mit der die Zukunft vorhergesagt werden kann. Science Fiction am Samstagnachmittag. Herzlich willkommen. Am 20. Oktober dieses Jahres feierte Friedrich Bestenreiner seinen 100. Geburtstag. Er wurde 1924 in Wien geboren, studierte Physik und Philosophie, publizierte wissenschaftlich, aber noch mehr Hörspiele. Wobei auch sie nicht selten faszinierende Einblicke in die Physik bieten. So auch heute. Das Feld wurde schon vorbereitet durch Anton Zeilinger, der am Vormittag Gast im Ö1 Klassik-Treffpunkt war. Die Grundlagenforschung war lange auch Friedrich Bestenreiners Domäne. Inwieweit der Zufall in der Grundlagenforschung eine Rolle spielt, bleibe dahingestellt. Im folgenden Hörspiel hat er, der Zufall, die Hauptrolle. Denn es stellt sich die Frage, was wäre, wenn hinter dem, was wir als zufällig erachten, doch eine Art von Muster stünde? Und wenn aus diesem Muster Ereignisse der Vergangenheit exakt abgelesen werden könnten? Und wenn, was für die Vergangenheit gilt, auch für die Zukunft gelte? Und wenn einflussreiche Leute davon Wind bekämen? Bestenreiners Hörspiel Einsteins Fragment wurde im Jahr 2010 von Harald Krever inszeniert. Der dichte und recht gelenkige Text lässt gar nichts anderes zu als eine hochinteressante und eindrückliche Reise durch Menschheitsfragen maximalen Ausmaßes. Der erfahrene Regisseur Harald Krever hat das Stück mit ebensolchen Darstellerinnen und Darstellern besetzt. Elisabeth Orth, Karl Markowitsch, Christiane von Pöllnitz, Silvia Meisterle und andere. Außerdem Katharina Lorenz in ihrer ersten Rolle in einem Ö1-Hörspiel. Wir gratulieren Friedrich Bestenreiner nachträglich zum runden Geburtstag und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Milliarden, 117 Millionen, 657.600 Sekunden. Der Zeitpunkt ist 1900 und 12:04:14. Halt! Das sind ja mehr als 100 Jahre. Postmeridie, 11:40 und 15 Sekunden. 1912. April 1912. Der 14. April 1912. Halb 12 Uhr Mitternacht. Großer Gott. Einsteins Fragment. Ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie bestimmt aus den Medien entnommen haben, hat kürzlich ein gewisser Dan Miller aus Minnesota den Jackpot des Lottos geknackt und damit 55 Millionen Dollar auf seinem Konto vorzufinden die Freude gehabt. Hörsaal der Diamond Foundation for Research and Development, Sausalito, California. Gegründet 1912 von Moritz Diamond. Es spricht Professor Chris Jordan. Jackpot. Das ist eine Chance von 1 zu 120 Millionen und bedeutet damit einen Treffer unter 120 Millionen Nieten. Doch ereignete sich auch anderes. Denn am Tag zuvor erschoss sich in Las Vegas Josip Bronski, ein Mann, der sein ganzes Vermögen auf dem grünen Tuch des Roulette-Tisches gelassen hatte. Dabei stehen die Chancen beim Roulette, einen Gewinn zu machen, von 1 zu 2 bis 1 zu 37. Wie auch immer, beiden Ereignissen ist eines gemeinsam. Die weltbeherrschende Macht, das unergründliche Geheimnis des Zufalls, die Diktatur des Unvorhersehbaren. Das Gerät, das Sie hier vor sich sehen, ist ein Generator für Zufallszahlen, wie sie für wissenschaftliche Untersuchungen, aber auch im Versicherungswesen verwendet werden. Die Zufallszahlen, die Sie hier auf dem Monitor sehen, haben markante Eigenschaften. Die markanteste von ihnen ist die, von einer Zahl zur nächsten nicht vorhersagbar zu sein. Die Tyrannei des Unvorhersagbaren. Und die Geschäftsgrundlage der Spielcasinos und Lotterien. Eine weitere Eigenschaft der Zahlenreihe ist es, dass jede der Zahlen von 0 bis 9 gleich oft vorkommt und dass auch jede aufeinanderfolgende Zahlenfolge gleich wahrscheinlich ist. Aber je länger, desto seltener. Nehmen wir ein Geburtsdatum, Tag, Monat, Jahr, das sind 8 Zahlen. Jedes mögliche Geburtsdatum kommt irgendwann einmal in der Zufallszahlenfolge vor. Und nicht nur einmal, sondern, wenn die Folge nur lang genug ist, zweimal, dreimal, ja, unendlich oftmal, wenn die Folge unendlich lang ist. Ich wähle Albert Einsteins Geburtsdatum, den 14. März 1879. 1, 4, 0, 3, 1, 8, 7, 9. Der Bildschirm zeigt uns, dass Albert Einsteins Geburtsdatum ein erstes Mal schon an der 591. Stelle unserer Zahlenreihe erscheint und ein zweites Mal an der Stelle 60.531.627 und so weiter. Auch Ihre Daten, meine Damen und Herren, erscheinen an irgendwelchen Stellen in dieser Reihe, wie übrigens alle Zahlen, die es in unserem Universum gibt. Wenn die Zufallszahlenreihe nur lang genug ist, und wenn man andererseits nur lang genug auf das Erscheinen der gesuchten Zahl wartet. Wenn Sie 120 Millionen Lottoscheine ausfüllen oder 120 Millionen Ziehungen abwarten, können Sie sicher sein, den Jackpot zu gewinnen. Sie können Ihr ganzes Leben in eine Zahlenfolge umschreiben. Sie können jeder Ihrer Nervenfasern, Körperzellen, Eiweißmolekülen, Chromosomen, Genen und so weiter einen Zahlencode zuordnen. In dieser Reihe, die Sie in Ausschnitten auf diesem Bildschirm hier sehen, an irgendeiner Stelle dieser Reihe wird Ihr persönlicher Code erscheinen. Eingeschrieben in das Zufallsgeschehen des Universums. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ist da jemand? Ich bin da. Bin schon da. Jakob Zerwanitzer. Alt und neu waren alle 8. Ach, da sind Sie. Verzeihung, der Herr. Womit kann ich dem Herrn dienen? TV-Apparate, Plattenspieler, Röhrenradios, Waschmaschinen, Küchenmaschinen, alles alt oder neu. Es kommt auf den Preis an, den der Herr auslegen möchten. Oder sind der Herr Liebhaber? Ich hätte schöne Sachen, alte Sachen, wertvolle Sachen aus den besten Häusern. Eine Underwood hätte ich zum Beispiel noch da. Eine Rarität. Na, was sag ich Rarität? Ein Kleinod für Liebhaber. Ein Juwel für Sammler, sag ich. Und Computer, historische Computer aus den 80ern mit Floppy-Disk. Wo kriegen Sie heute noch einen Computer mit Floppy-Laufwerk? Da haben Sie noch Zugriff auf das DOS. Wo kennen Sie das heute? Tja, oder suchen Sie noch was anderes? Sie verstehen, was ich meine? Natürlich werden Sie es verstehen, was ich meine, wenn Sie das wollen, was ich meine. Worüber man so offen nicht spricht. Tja. Ich kann auch Reparaturen machen. Reparaturen von alten Sachen, die Ihnen kein anderer mehr repariert. Tatsächlich? Sie reparieren alte Geräte? Kein anderer als ich. Wenn Sie reparabel sind, versteht sich. Ich weiß, was reparabel ist. Aber manchmal glaubt der Kunde, es ist Gold, was er mir auf den Tisch stellt. Naja, jeder glaubt, er hat Gold. Das ist so. So sind die Menschen, so ist das Leben. Ja, das Leben. In meinem Geschäft lernen Sie die Sachen kennen. Lernen Sie die Menschen kennen. Lernen Sie das Leben kennen. Lernen Sie die Welt kennen. Wollen Sie kaufen oder wollen Sie verkaufen? Lassen Sie einmal sehen, was Sie da haben. Ein Tonbandgerät. Ja, aus dem... aus dem vorigen Jahrhundert, wie ich sehe. Ja, die Zeit, mein Herr, die Zeit. Ich bin ein Fan von alten Schlagern und habe eine Menge alter Bänder. Die Sie nur auf so einem alten, elenden Kasten, Verzeihung, abspielen können, das verstehe ich ja. Ich mag auch Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Ein Fan von alten Schlagern sind Sie. Sie sind doch, lassen Sie mich nachdenken, Sie... Mein Name ist Chris Jordan. Der Professor. Ja. Natürlich. Ich habe Sie unlängst im Fernsehen gesehen. Und an und ab sehe ich Sie an meinem Laden vorbeigehen. Nicht links schauen Sie, nicht rechts schauen Sie. Immer in Gedanken sind Sie. Ein Wissenschaftler eben. Hut ab. Ich verstehe ja nichts davon, oder wenigstens nicht viel. Ich wollte auch einmal Wissenschaftler werden, in jungen Jahren. Ja, aber was will der Mensch nicht alles in jungen Jahren? Und was bin ich jetzt? Wo bin ich gelandet? Na, aber ich beklage mich nicht. Es ist gut, wie es gekommen ist. Man muss es annehmen, dann ist es gut. Was man angenommen hat, ist gut. Aber das... Gefällt mir, dass Sie alte Schlager mögen. Und diesen alten Kasten hier, lassen Sie mich mal sehen. Sie könnten mir wirklich eine große Freude machen. Einem Freund von Duke Ellington, Glenn Miller, Lionel Hampton eine Freude machen. Oh ja, selbstverständlich. Aber ich sehe... Oh, du meine Güte, da braucht es ein paar Ersatzteile, wie ich sehe, die es aber nicht mehr gibt. Zumindest ich habe sie nicht im Moment, werden auch nicht mehr produziert, aber ich will sehen. Vielleicht finde ich sie bei jemandem. Haben Sie Zeit, Professor? Ein paar Tage. Man muss Zeit haben in so einer Sache wie dieser da. Also schauen Sie vorbei in ein paar Tagen. Ja? Hörsaal der Diamond Foundation for Research and Development, Sausalito, California. Professor Jordan, das war eine interessante Vorlesung. Und Sie haben nicht mit drastischen Veranschaulichungen gespart. Ja. Lotto, Jackpot, 55 Millionen, oh. Las Vegas, Roulette, ein Schuss in den Kopf. Worauf wollen Sie hinaus, Kollegin? Ja. Frage- und Diskussionsstunde. Ich habe mich entschlossen, die Naturwissenschaften zu studieren, um hinter das Wesen der Natur zu kommen. Aber das endet offensichtlich, wie wir erfahren haben, bei der Quantenphysik, deren Vorgänge letzten Endes nicht mehr vorhersagbar sind. Heisenberg, Schrödinger, Pauli, das Standardmodell der Physik. Oh Gott, ja. Planck, ja. Neumann, ja. Du Bruys. Die alten Knaben, alle längst über den Jordan. Verzeihung, Professor. Muff von 1000 Jahren. Genau. Alles nur Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit. Alles nur Zufall. Ja, aber was ist denn das, der Zufall? Das Unvorhersagbare. Das grundsätzlich Unvorhersagbare. Ja. Aber von wem unvorhersagbar? Von der Physik, der Mathematik, der Wissenschaft überhaupt? Nur bisher oder für immer? Aber die grundsätzliche Frage, Kollegen, ist doch, ist alles, was ist, einem Plan entsprungen? Du meinst Intelligent Design? Na klar, Kollege, wie es schon geschrieben steht. Licht von Finsternis, erster Tag. Feste Himmel, zweiter Tag. Abend und Morgen, dritter Tag, die großen Lichter, vierter Tag, Fische, Vögel, fünfter Tag. Jetzt sei still, das geht zu weit. Das hier ist eine wissenschaftliche Diskussion. Okay, Entschuldigung, Frau Kollegin, das war nicht so gemeint. Ja, oder eben aus Zufall entstanden. Aus der Gesetzlosigkeit des Zufalls, dem Chaos. Ja. Tohu wavohu, wüst und leer, Moses 1. Wie die Darwin'sche Evolutionstheorie es will. Ja, aber das kann ich nicht glauben. Das ist inakzeptabel für mich. Geschätzte Kollegen, die Darwin'sche Evolutionstheorie repräsentiert immerhin das Standardmodell der gegenwärtigen Wissenschaft. Das müssen Sie akzeptieren. Ja, es gibt eine ganze Menge Standardmodelle, Professor. Ja. Wie wir zurzeit lernen bei den diversen Professoren. Also Urknall, kein Urknall, expandierendes Weltall... Mhm. Kein expandierendes Weltall. Ja. Inflationär, nicht inflationär, aber... Kosmische Hintergrundstrahlung. Schwarzes Loch. Dunkle Materie, noch dunklere Energie. Paralleluniversum. Holographisches Universum. String, Superstring, Blade. Und all das in 11 Dimensionen. Mann, oh Mann. Aber alle machen vor dem Zufall halt. Mhm. Kapitulieren vor dem Unvorhersagbaren der Quantenphysik. Vor 3000 Jahren haben die Chinesen die chinesische Mauer gebaut. Vor 100 Jahren haben Piloten die Schallmauer erfunden und auch gleich durchbrochen. Zur selben Zeit hat Albert Einstein die Lichtmauer entdeckt. Keine Geschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Angeblich undurchbrechbar. Mhm. Ja. Die Frage, Professor Jordan, stehen wir jetzt vor einer neuen Mauer? Einer Kausalmauer, einer Denkmauer? Ja, einer Mauer, die das Denkbare vom Undenkbaren trennt. Ja, genau. Und die weder überstiegen noch durchbrochen werden können. Entschuldigung, ich kann den ganzen Scheiß wirklich nicht mehr hören. Wirklich nicht. Die weder überstiegen noch durchbrochen werden. Aber genau das ist es, Kollegen. Irgendwo und irgendwann muss ja Schluss sein. Wenn Sie eine Formel für die Berechnung des Zufalls hätten, würde ich Sie fragen müssen, was für eine Formel steht hinter dieser Formel? Und was für eine Formel hinter der Formel der Formel? Korrekt. Das menschliche Denken, das die Mathematik erfunden hat, hat mit dem Zufall auch das Ende der Mathematik erfunden. Ja. Und mit dem Zufall als einer Sprache, einem Idiom, einer Grammatik des grundsätzlich Unvorhersehbaren, dem Hinterdenken des Denkens ein Ende gesetzt. So einfach. Da sind Sie ja wieder, Professor. Nun ja, ich habe keine gute Nachricht für Sie. Leider, leider, leider. Ihr Gerät ist nicht reparabel. Die Ersatzteile gibt es nicht mehr. Auf der anderen Seite, in diesem Apparat wären ein paar andere Teile, wie ich gesehen habe, die ich selber gut brauchen könnte für wiederum andere Apparate. Ich mache Ihnen ein Angebot, Professor. Ich nehme dieses ehrwürdige Ding da in Zahlung und gebe Ihnen dafür ein anderes, auch ehrwürdiges, das aber funktioniert. Und der Aufpreis ist gering, sagen wir $25, okay? Okay. Na also, und weil Sie ein Freund von alter Musik sind, gebe ich Ihnen noch ein paar alte Bänder dazu gratis. Na, ich sage Ihnen, Professor, Sie stehen nicht im Begriffe zu kaufen, Sie stehen im Begriffe zu erben. Ist das vielleicht nichts? Laboratorium. Professor Chris Jordan im Gespräch mit Greta Weiss. Präsidentin der Diamond Foundation for Research and Development. Hören Sie sich das einmal an, Mrs. President. Der alte Bund ist zerbrochen. Der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Er weiß nun, dass er seinen Platz. Das ist doch Monod. Jacques Monod. Zufall und Notwendigkeit. Auf einem der alten Bänder. Von diesem Trödler. Hören Sie. Wird das Universum in irgendeiner seltsamen Sinne vielleicht erst durch die Teilnahme derer zum Existieren gebracht, die an den Ereignissen des Universums teilnehmen? Was soll das denn sein? Vermutlich das Juliet-Quartett. Wir aktualisieren das Universum. Wir machen es zur Realität. Da wir ein Teil des Universums sind, heißt das, dass das Universum und damit auch wir sich selbst aktualisieren zur Realität. Es ist eine Zitatensammlung. Fragmente. Die beiden letzten dürften John Wheeler und Gary Zukav sein. Alles aus der damaligen Zeit. Es kommt aber noch besser. Er stimmte mit größter Konzentration und Gefühl für die Tonlage ein. Doch wurde unser Spiel langsam, langsamer und am langsamsten, um mit ihm im Einklang zu bleiben. Am Ende sagte ich dann zu ihm, Albert, du bist der größte Mathematiker des Jahrhunderts, aber du kannst nicht zählen. Wenn du ein glückliches Leben leben willst, so verbinde es mit einem Ziel. Nicht aber mit Menschen und Dingen. Das ist doch Albert Einstein. Ja. Ich möchte wissen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ich bin nicht interessiert an diesem oder jenem Phänomen. Ich möchte seine Gedanken wissen. Ich möchte wissen, was hinter dem Zufall steht. An dem meine Kollegen glauben wie an einen Gott. Der ist zwar raffiniert, aber boshaft ist er nicht. Seine Gedanken wissen. Ja, wir kennen sie nicht. Niemand kennt sie. Auch der gute Albert hat sie nie in Erfahrung gebracht. Aber was jetzt kommt, das ist interessant. Aber auch schwierig. Ich gehe von etwas ganz Einfachem aus. Alle Wissenschaft beginnt mit dem Einfachen. Wie Archimedes mit dem Hebel, wie Galilei mit dem Fall des Steins. Meine Überlegungen gehen von etwas so Einfachem aus wie einem Stück Stoff. Sagen wir dünner Seide. Wie Maß. Der folgende Text ist nahezu unverständlich. Ich habe ihn mehrmals abgehört und schriftlich fixiert. Und um was handelt es sich? Um etwas im Grunde Unglaubliches. Ich frage Sie, was entsteht, wenn man mehrere Reihen von Zufallszahlen zueinander addiert? Eine neue Zufallsreihe. Regellos, wie alle anderen. Das eben glaubt Albert Einstein nicht. Er glaubt nicht an diese Regellosigkeit. Er ist der Ansicht, es müsse ein Muster entstehen. Also ein ähnliches Muster, wie man es zum Beispiel bei der Überlagerung mehrerer Textilbahnen erhält. Korrekt. Ein sogenanntes Moiré. Korrekt. Albert sagt Falten. Das Muster entsteht, wenn man ein Gewebe faltet, Lage über Lage legt und wenn man Zufallsreihe über Zufallsreihe legt. Also, nehmen Sie ein Papier, schreiben Zahlen darauf und falten es dann zusammen, sodass Zahl über Zahl zu liegen kommt. Und addieren Sie die Zahlen dann. Ja, sehr einfach. Hat er es ausprobiert? Nein. Soviel ich Alberts Text entnommen habe, muss es sich bei dem Experiment um sehr lange Zufallsreihen handeln und um die Überlagerung sehr vieler Zufallsreihen. Dazu fehlten ihm die Mittel. Naja, Computer. Genau. Einstein starb 1955. Damals gab es weder Computer noch lange Zufallsreihen. Aber da ist noch was. Variable Maßstäbe. Normierungsfaktoren. Aus? Oder kommt noch was? Da kommen jetzt noch Zahlen. Ich habe sie einzeln aufgeschrieben. Es sind zwei Gruppen zu je 6 Zahlen. Offensichtlich hat Albert schon irgendwelche konkreten Berechnungen angestellt. Das ist rätselhaft. Und von wann genau ist denn das Tonband? Keine Ahnung. Aber es könnte ja sein, dass das eine seiner letzten Ideen war. Die Idee mit dem Zufallsmoiré, nennen wir es einmal so, ist jedenfalls nie wieder irgendwo aufgetaucht. Wahrscheinlich hat sie derjenige oder diejenige überhaupt nicht verstanden. Und einen ganzen vorhergehenden Teil des Tonbandes mit den Zitaten überspielt und das Tonband nur einfach für seine eigenen Aufzeichnungen benutzt. Ja. Laboratorium Professor Chris Choden. Einige Tage später. Hier habe ich ein sehr einfaches Computerprogramm. Eine Reihe von Zufallszahlen, wie sie der Generator ergibt, wird über die andere geschrieben und jede obere Zahl zu der darunterliegenden addiert. Die Summe bzw. Faltung machen wir als Statistik auf dem Bildschirm sichtbar und als Tonfolge hörbar. Dreifache Faltung. In die Vollen. Zehnfach. 100, 1000, nichts. Was könnten die Zahlen auf Alberts Tonband für eine Bedeutung haben? Möglicherweise sind es bereits vorausberechnete Faltungszahlen. Also zum Beispiel 115.000 und 935 übereinander gelegte Zahlenreihen. Ja, dann geben Sie doch die Zahl einfach mal ein. Großer Gott. Das ist es. Das ist es, Mrs. President. Das ist es. Das Muster. Bei Faltung Nummer 115.000 und 935. Bei dieser Zahl tritt offenbar eine Art Resonanz auf. Wahrscheinlich auch bei den anderen Zahlen. Man könnte sie Resonanzzahlen nennen, die Einsteinschen Resonanzzahlen oder Moiré-Zahlen oder Moiré-Resonanzzahlen, wie Sie wollen. Ist einfach irre. Nach der Wahrscheinlichkeitstheorie sollten sich immer wieder Zufallszahlen ergeben, unabhängig von den Rechenprozessen, die man mit ihnen anstellt. Tatsache aber ist, dass das nicht stimmt. Es hat sich ein von der Wahrscheinlichkeit abweichendes Muster ergeben. Nach genau 115.935 Faltungen. Na schön. Aber was bedeutet dieses Muster? Abgesehen von seiner mathematischen Kuriosität. Hören wir uns noch mal das Einsteinsche Fragment an. Lineare Transformation, Zeitskala, Variable Maßstäbe, Normierungsfaktoren. Genau diese Stelle meine ich. Zeitskala, Normierungsfaktoren. Ich habe jetzt eine absurde Idee, Mrs. President. Wenn ein Textil, sagen wir ein Seidenmoiré, ein räumliches Muster ist, könnte dann das Zufallsmoiré nicht ein zeitliches Muster sein? Oder was anderes sollte das Wort Zeitskala auf Alberts Band bedeuten? Variable Maßstäbe, hm? Denken wir uns von Zufallszahl zu Zufallszahl, sagen wir mal die Zeit von einer Sekunde, dann entsteht auf diese Art eine Zeitskala. Korrekt. Der Zufallsgenerator arbeitet mit 100 Gigahertz. Das heißt aber, er überstreicht in unserem Experiment auf Zeitskala umgerechnet 3117 Jahre. Korrekt. Da haben wir zum Beispiel einen Ton bei... Halt! 3,11765700 Gigasekunden. Das sind 95 Jahre. Von heute aus zurückgerechnet, der 14. April 1912, 23.40 Uhr. Der 14. April 1912. Großer Gott. Die Titanic. Die Kollision der Titanic mit einem Eisberg. Um genau 23.40 Uhr. Sie sank nach 2¾ Stunden. 1500 Menschen kamen ums Leben. Laboratorium Professor Chris Jordan. 3 Wochen später. Guten Morgen, Professor. Sind Sie weitergekommen? Die Zeitskala weist unendlich viele solche Abweichungen vom Zufallsgesetz auf, Mrs. President. Aber diese Töne markieren nicht nur Katastrophen wie die der Titanic. Sie zeigen auch positive Ereignisse in der Vergangenheit an. Natürlich sind in diesem Spektrum alle Ereignisse in dieser Welt überhaupt enthalten. Die meisten sind nur zu unbedeutend und gehen im Rauschen unter. Sie würden erkennbar werden, wenn man die Auflösung nur fein und die Verstärkung nur hoch genug einstellen würde. Machen Sie mich nicht verrückt, Professor. Und Sie sich selber auch nicht. Sowas muss man doch erst einmal verkraften. Das Ergebnis von Einsteins Fragment ist erstaunlich. Aber bis jetzt widerspricht es noch keinem Naturgesetz. Nun hören Sie sich bitte das an. Nichts weiter. Das gleiche Bild. Aber die Melodie ändert sich dauernd. Das war bisher nicht der Fall. Wann beginnt die Baseballmeisterschaft? Übermorgen. Und zwar um 10. Also in 50 Stunden gleich 720.000 Sekunden. Gott im Himmel. Das ist ein Ton. Korrekt. Die Baseballmeisterschaft. Und hier die Präsidentenwahl im kommenden November. Das heißt aber, die Einstein-Skala erstreckt sich nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Großer Gott. Natürlich kennen wir da nicht die Bedeutung der einzelnen Resonanzstellen. Einige zeigen allerdings schon geplante Ereignisse in der Zukunft an, wie zum Beispiel die Baseballmeisterschaft und die Präsidentenwahl. Ich heiße Malone. Tonio Malone. Chefbüro der Diamond Foundation. Und kommen? Aus Las Vegas. Aus welchem Anlass? Aus wissenschaftlichem Anlass. Ach. Als Sprecher einer Casino-Gesellschaft. Wir möchten Ihnen ein Angebot machen. Ich bin gespannt, Mr. Malone. Ein Professor von Ihnen bearbeitet ein äußerst interessantes Gebiet. Er beschäftigt sich mit dem Phänomen des Zufalles. Korrekt. Das Phänomen des Zufalles, Mrs. President, ist, wie Sie sich denken können, die Geschäftsbasis aller Unternehmen der Glücksspielbranche. Also auch meiner Firma. Nehmen wir das Roulette. Jeder Gewinn, den ein Spieler bei uns erzielt und jeder Verlust, den er erleidet, wir bedauern das natürlich zutiefst, beruht auf Zufall, auf purem Zufall. Anderslautende Interpretationen können Sie vergessen. Natürlich gibt es immer wieder Legenden von märchenhaften Gewinnen, die entweder mit Hilfe mathematischer Systeme erzielt worden sind oder unter Einsatz übersinnlicher Kräfte. Das ist alles Unsinn. Und weil das alles Unsinn ist, interessieren wir uns so sehr für die Forschungsarbeiten Ihres Herrn Professor Jordan auf seinem Gebiet und seiner Mitarbeiter. Herr Professor Jordan hat auf diesem Gebiet keine Mitarbeiter. Ich persönlich arbeite mit Professor Jordan zusammen. Ach so. Meine Firma beschäftigt einen kleinen technisch-wissenschaftlichen Stab, der sich um das korrekte Funktionieren unserer Maschinen, Spieltische und Automaten kümmert und nebenbei die einschlägige Literatur verfolgt. Also auch die Publikationen aus Ihrem Haus, die, wie uns scheint, alle einem bestimmten Punkt zustreben. Was wollen Sie? Einen Vertrag, Milady. Einen Vertrag? Einen Vertrag mit Ihrer Institution, der Diamond Foundation. Worüber denn? Über die exklusive Nutzung Ihrer Forschungsergebnisse auf dem Gebiet des Zufalls. Eine exklusive Nutzung? Die natürlich keine Veröffentlichung Ihrer Forschungsergebnisse voraussetzt. Beziehungsweise mit anderen Worten, deren strikte Geheimhaltung. Wir sind eine wissenschaftliche Institution. Das ist unmöglich. 100 Millionen Dollar? 100 Millionen? Und 10%. 10%? Für Sie, Mrs. President. Als Privatperson, Vermittlungsgebühr, Sie verstehen? Ich bin sprachlos. Hallo, Miss Snyder? Ja, bitte? Mr. Tony Malone möchte sich verabschieden. Bitte begleiten Sie ihn zum Tor. Verzeihung, der Herr. Womit kann ich dem Herrn dienen? TV-Apparate, Plattenspieler, Röhrenradios, Waschmaschinen, Küchenmaschinen, alles alt oder neu. Es kommt auf den Preis an, den der Herr auslegen möchte. Oder suchen Sie noch was anderes? Sie verstehen, was ich meine. Natürlich werden Sie es verstehen, was ich meine, wenn Sie das wollen, was ich meine. Worüber man so offen ja nicht spricht. Uhren vielleicht. Oder Porzellan. Spielsachen. Blechspielzeug, 200 Jahre alt. Reizende Sachen. Aber eher für Sammler als für Kinder. Ich verstehe. Verzeihung. Ich beherrsche Ihre Sprache. Ich war einige Zeit als Lehrer an einer Anstalt für Menschen mit Ihrem bedauernswerten Leiden beschäftigt. Es geht vielleicht nur etwas langsamer. Sie suchen etwas Bestimmtes? Lucky Lucindas Bar in Sausalito. Ich bin Lucinda. Man nennt mich auch Lucky Lucinda. Lucky Lucinda, das hört sich gut an. Und, sind Sie so glücklich? Und fröhlich. Das ist schön für Sie. Und Sie? Ich bin Chris Jordan. Und woher kommen Sie, Chris? Von der Bushaltestelle. Ich habe meinen Bus versäumt, um eine Minute. Und sind bei Lucky Lucinda gelandet. Wie schön. Und von wo sind Sie zur Busstation gekommen? Wollen Sie es aber genau wissen? Von der Foundation. Wollen Sie einen Drink? Cola rum. Ach, Cola. Nehmen Sie was Besseres. Ich kann 100 Drinks mixen. Wie wäre es mit einem Lucky Lucinda? Einem Lucky Lucinda. Der Lucky Lucinda ist Lucky Lucindas Spezialität. Weißer Rum, Limette, Angostura, Soda. Das ist doch ein Planters. Das ist ein Lucinda. Auf das Mengenverhältnis kommt es an. Und auf einen Schuss Curaçao Blue. Comprende? Ach. Curaçao Blue. Und das heißt bei mir Lucinda. Lucky Lucinda. Ende der Durchsage. Au, au, au, au, au. Vor Ihnen muss man sich ja vorsehen. Also wenn schon. Lucky Lucinda. Einen Doppelten. Das lässt sich hören. Was sind Sie bei der Foundation? Physiker? Chemiker? Mathematiker. Und Physiker. Und Philosoph. Ach, Philosoph. Wie sich das anhört. Philosoph. Und worüber philosophieren Sie, Chris? Über alles. Auch über das Leben? Gerade darüber. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und, woher kommen Sie, Lucky Lucinda? Aus der Karibik. Von einer kleinen Insel, die auf keiner Karte zu finden ist. Coral Island. Nur auf Seekarten. Das Meer ist dort so blau wie Lucky Lucinda. Da meine ich aber jetzt meinen Drink. Und was hat Lucky Lucinda aus diesem Paradies nach Sausalito verschlagen? Wie das Leben eben so spielt. Was Sie als Philosoph ja verstehen werden. Meine Schwester hat die Strandbar von Coral Island. Eines Tages will sie eine Nuss knacken und bricht sich einen Zahn. Während sie zum Zahnarzt nach Barbados fährt, halte ich die Bar. Genau da legt Bill Coveney mit seiner Yacht an, Manager aus Hollywood. Unschwul, versteht sich, unverrückt. Bestellt einen Drink und castet mich für eine Rolle. Am nächsten Tag habe ich den Vertrag und ein paar Tage später stehe ich bei der Universal vor der Kamera. Und seither bin ich Lucky Lucinda. Grandios. Aber es war nur eine kleine Rolle. Es gibt nicht viele Rollen für schwarze Mädchen. Aber hier ist es gut. Und demnächst kriege ich bestimmt wieder eine Rolle. Der Vertrag ist schon okay. Ich sehe auch hier das Meer. Und über was philosophieren Sie denn ganz besonders, Chris, wenn Sie philosophieren? Über den Zufall. Ach, über den Zufall. Und was ist das, der Zufall? Das ist zum Beispiel die Nuss, die Ihre Schwester in den Mund steckt, der Zahn, den sie sich beim Brechen der Nuss bricht, der Manager, der mit seiner Segeljacht in den Hafen von Coral Island einläuft und an ihrer Bar einen Drink nimmt, der Vertrag mit Hollywood, der sie nach Kalifornien bringt und last not least die einzige Minute, um die ich den Bus versäumte. Das war alles Zufall? Korrekt. Der Rest ist Schicksal. Das Glück, jetzt bei Lucky Lucinda zu sitzen und einen Lucky Lucinda zu trinken. Und vielleicht noch einen und noch einen. Wer weiß das? Mit der schönen, glücklichen, fröhlichen, schwarzen Lucky Lucinda von Coral Island bei Barbados. Die so fröhlich ist, wie sie glücklich ist. Und so glücklich ist, wie sie schön ist. Und so schön ist, wie sie schwarz ist. Habe ich mich korrekt ausgedrückt? Sie sind ja ein Dichter. Ja. Und zwar ein verliebter Dichter. Nur verliebte Dichter können dichten. Nur in Lucky Lucinda verliebte Dichter können richtig dichten. Ach, Chris. Dichter. Philosoph. Und dein so lieber Philosoph. Ich mag schwarz. Und ich mag sie. Lucky Lucinda. Ich sie auch, Chris. Sie kriegen jetzt noch einen Drink. Ich krieg für mich selber auch einen und wir gehen tanzen, okay? Oh Gott, ja, Lucinda, wir gehen tanzen. Nichts anderes ist jetzt noch möglich. Wir müssen einfach tanzen gehen. Wir beide und nur wir beide. Das Leben ist erbarmungslos. So herrlich erbarmungslos. Es lässt einem keine andere Wahl. Wo nichts anderes mehr geht als das, was eben gerade geht. Wo man seinen Laden einfach zusperren muss. Es geht nicht anders, Chris. Es geht unmöglich anders. Tanzen, Chris. Tanzen. Bis in den Morgen. Und nur mit dir. Die ganze Nacht. Alle. Und ihr seid so verrückt, nach dieser einen Minute, nach dieser einen Nacht heiraten zu wollen. So verrückt sind wir. Man begegnet dem Stern seines Lebens nur einmal. So verrückt kann nur ein Mathematiker sein. Da können Sie recht haben. Sie wissen, was ein singulärer Punkt ist, Mrs. President? Ich glaube, ja. Ich habe auch Mathematik studiert. In der Nähe einer Singularität zeigt ein betrachtetes mathematisches Objekt ein ungewöhnliches Verhalten. Oszillationen oder unbeschränktes Wachstum. Unendlich oder null. Und so weiter. Der Big Bang ist so ein singulärer Punkt, an dem das Universum nur ein unendlich kleiner Punkt und seine Dichte unendlich groß ist. Unendlich klein, unendlich groß. Ein singulärer Punkt ist die Außerkraftsetzung jeglicher mathematischer Vernunft. Einen solchen Punkt haben Lucinda und ich erreicht. Den singulären Punkt unseres Lebens. Man erreicht ihn nur einmal. Den Punkt des Lebens, an dem man aufhören muss zu denken und anfangen muss, verrückt zu sein. Den singulären, den Glückspunkt, den Big Bang des Lebens. Unseres Lebens, Lucindas und meines Lebens. Er ist unerklärlich wie die Rose. Der Duft der Rose, können Sie ihn beschreiben? Sie können es nicht. Erleben, Empfinden, Bewusstsein sind unbeschreiblich. Und meine Kollegen Gehirnforscher in ihren Laboratorien da drüben, arme Irre, die daran glauben, den Duft der Rose, die Liebe, die Trauer, die Freude, den Hass, die Liebe und nochmals die Liebe mit Gehirnströmen beschreiben zu können. Ach, da sind Sie ja wieder. Haben Sie sich schon entschieden, was Sie kaufen wollen? Jakob Zerwanica. Alt und neu waren alle acht. Ach, tauschen? Na, dann zeigen Sie mal, was Sie haben. Das ist ja eine Luger. Respekt. Georg Luger, 1900. Pistole 08 oder Parabellum. Dienstpistole der Schweizer Armee. Civis pacem, Parabellum. Willst du den Frieden, so rüste zum Krieg. Donnerwetter. Und noch dazu ein Stück aus einer der ersten Serien, wie ich sehe. Die wollen Sie hergeben? Und was wollen Sie dafür? Was so heißt wie ein russischer Ingenieur, dieser Michail Timofejewitsch mit Vornamen. Ein berühmter Name, der hunderttausenden Menschen das Leben gekostet hat. Aber Sie sind ja Sammler, okay. Sagenhafte Dinge. Ich werde mich umhören. Sie geben eine Luger, Sie nehmen, was ich Ihnen beschaffe. Okay, schauen Sie wieder bei mir vorbei. In 3 Tagen vielleicht. Ja? Ihr Büro hat Sie brieflich angemeldet, Mr. Daniel Shapiro, als wissenschaftlichen Berater des Präsidenten. Ich freue mich, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, Mrs. President. Direktionsbüro der Diamond Foundation. Und wir freuen uns, das Interesse des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika erregt zu haben. In einer delikaten Sache, Mrs. President, in einer äußerst delikaten Sache, um gleich in medias res zu kommen. In einem Ihrer Laboratorien wurde eine Entdeckung gemacht. Von einem gewissen Professor Chris Jordan. Und mir. Und Ihnen, Mrs. President, ganz recht, wir sind darüber informiert. Fragen Sie nicht, auf was für einem Weg. Es gibt immer einen Weg. Diese Entdeckung, Mrs. President, und alles, was damit im Zusammenhang steht, hat ab sofort als klassifiziert zu gelten. Höchste Klassifikationsstufe. Absolute Geheimhaltung. Wir dachten an eine Veröffentlichung. Ausgeschlossen, Mrs. President, völlig ausgeschlossen. Ich habe den Auftrag, sämtliche bisher angefallenen sowie in Hinkunft anfallenden Versuchsergebnisse unter Verschluss zu nehmen. In einem Safe des Weißen Hauses. Natürlich wird die Diamond Foundation an dem Projekt weiterarbeiten. Alle Mitarbeiter werden großzügig entschädigt. Wir stellen Ihnen demnächst einen Wissenschaftler von hohem Rang bei, der die Untersuchungen begleiten und beobachten wird. Alle Versuchsprotokolle werden täglich per sicherer Datenleitung nach Washington übermittelt. Kopien davon sind in Ihrem Institut ebenfalls unter strengstem Verschluss zu halten. So viel Bedeutung messen Sie unserem Projekt bei? Noch ist weder in der Öffentlichkeit noch in engsten Fachkreisen etwas von Ihrem Projekt bekannt. Und auch der entscheidende Durchbruch ist nicht gelungen, Mrs. President. Was verstehen Sie unter dem entscheidenden Durchbruch? Noch ist es Ihnen nicht gelungen, die in der Zukunftsskala auftauchenden Resonanzstellen zu identifizieren. Festzustellen, um was für zukünftige Ereignisse es sich handeln könnte. Mit anderen Worten, die Zukunft vorherzusagen. Präkognition? Das wird niemals möglich sein. Das ist ein Hirngespinst der Parapsychologie, einer Narrenwissenschaft. Niemand glaubt daran. Am allerwenigsten Professor Jordan selber. Und ich natürlich auch nicht. D'accord. Ich stimme Ihnen zu. Wir alle sind dieser Meinung. Allen, voran der Präsident und der enge Stab, an Mitarbeitern, die Kenntnis von Jordans Arbeit haben, soweit es den augenblicklichen Stand der Forschung betrifft und die Erwartungen, die wir aus diesem ableiten können. Ich betone den Begriff augenblicklich. Aber, Mrs. President, unterschätzen Sie nicht, unterschätzen wir nicht das weltweite Potenzial der Wissenschaft. Sollte an irgendeiner anderen Stelle der internationalen wissenschaftlichen Welt nur eine Ahnung, oder lassen Sie mich sagen, ein Hauch einer Ahnung von Einsteins sagenhaften Fragment auftauchen, dann, Mrs. President, ist der Teufel los. Und zwar nicht nur in der zivilen Welt von Philosophie, Religion, Moral, Wirtschaft, Recht und so weiter, nein. Vor allem, Mrs. President, und darauf fokussiert sich primär unser Interesse. In der politischen, in der militärischen Welt habe ich mich klar genug ausgedrückt, Mrs. President. Können Sie abschätzen, was es bedeutet, heute schon zu wissen, welche Entscheidungen in einem Jahr das Kriegsministerium der Chinesischen Volksrepublik treffen wird? Laboratorium von Professor Chris Jordan. Es ist etwas Furchtbares geschehen, Mrs. President. Etwas Furchtbares? Sehen Sie sich dieses Diagramm an. Es reicht bis über das Jahr 3000 hinaus. Sehen Sie es sich bitte genau an. Hier sind auch noch Vergrößerungen, die die einzelnen Resonanzen besser auflösen. Aber die sind ja genau genommen gegenstandslos. Ich sehe nichts Besonderes. So könnte man es auch sagen. Aber das Besondere ist, dass man nicht nur nichts Besonderes sieht, sondern dass man überhaupt nichts sieht. Und zwar ab Sekunde 4,743336 Gigasekunden oder 150 Jahre. Ab diesem Zeitpunkt ist das Zukunftsspektrum leer. Soweit ich den Rechner habe laufen lassen. Bis über das Jahr 3000 hinaus. Und was bedeutet das? Dass es ab dem Jahr 150 vom heutigen Tag angerechnet keinerlei Ereignisse auf diesem Globus mehr geben wird. Keinerlei menschliche Schicksale. Dass die Menschheit ab diesem Zeitpunkt aufgehört hat zu existieren. Sie sind wahnsinnig, Professor. In den letzten 2 Wochen habe ich 20 Stunden am Tag gearbeitet. Habe das Programm nicht nur auf dem Computer in meinem Labor, sondern auf Computern von Kollegen laufen lassen. Und immer dasselbe Ergebnis. Unabhängig von Hardware, unabhängig von Software, unabhängig von Variablen und Parametern. Resistent gegen alle Variationen. Null. Ab Jahr 150. Aus. Pause. Ende der Menschheit. Das ist ja furchtbar. Mrs. President, wenn das Einstein-Fragment in die Öffentlichkeit gelangt und wenn dieses Datum in die Öffentlichkeit gelangt, diese 150 Jahre, gleichgültig, ob es richtig ist oder falsch, einem Computerfehler, einem Softwarefehler oder meinem eigenen Irrtum entsprungen ist, vernichtet sich die Menschheit selber noch vor diesem Termin. Begeht Selbstmord. Auch wenn meine Berechnungen falsch und Einsteins Idee Unsinn sein sollten. Einfach dadurch, dass dieses Wissen, auch wenn es falsch sein sollte, in die Welt kommt. Eine Sintflut des Schreckens wird über die Menschheit hereinbrechen. Eine Weltwirtschaftskrise von noch nie dagewesenem Ausmaß wird spontan über diesen Globus hereinbrechen, sofern nur ein Hauch von Möglichkeit zur Vorhersage der Zukunft bekannt würde. Von den philosophischen, juristischen, pädagogischen, moralischen, religiösen Implikationen möchte ich gar nicht erst sprechen. Mrs. President, wir haben eine Büchse der Pandora in unserem Laboratorium. Das Fass, das wir hier im Labor haben, ist ein Pulverfass, ein Meteor, der auf die Erde zurast. Ein Planet, eine wild gewordene Sonne. Oder das Universum wird zu diesem Zeitpunkt sich selbst verschlungen haben, in ein einziges schwarzes Loch gestürzt sein. Aus der Chaostheorie geht hervor, dass auch eine Zufallsfolge irgendwann einmal einen singulären Punkt erreichen kann. Von dem an sie zum Beispiel nur noch aus Nullen besteht. Bis in alle Unendlichkeit. Nur noch aus Nullen. Du bist nachdenklich, Chris. Ist was? Nein, nein, nein. Nichts, was uns betrifft. Ich habe gestern deinen Vortrag gehört im Radio. Und? War er interessant für dich? Ich verstehe nicht viel davon, Chris. Nur eines möchte ich wissen. Alles ist Zufall, sagst du. Die ganze Welt ist Zufall? Wir alle sind aus Zufall entstanden? Aufgrund dieser Theorie von diesem... Darwin. Charles Darwin. Ja, so heißt er. Die Evolutionstheorie. Aber ich glaube das nicht. Viele Leute glauben das nicht. Aber die Wissenschaft kennt keine andere Erklärung. Und das ist deine Wissenschaft? So ungefähr. Alles, was lebt, diese 100.000 verschiedenen Tiere, Fische, Vögel, Schmetterlinge, Kühe, Schafe, Schweine, was weiß ich noch, die Bären, die Löwen, die Blumen. Mir fällt gar nicht so viel ein, wie ich sagen möchte. Hast du schon einmal getaucht bei uns in der blauen Karibik? Zwischen den tausenden bunten Fischen, die um dich schwimmen, in allen Farben? Das alles soll aus Zufall entstanden sein? Und wir selber. Vergiss uns nicht. Wir. Ja. Du und ich. Unsere Herzen. Unsere Wärme. Unsere Liebe. Unser Glück. Das alles soll aus Zufall entstanden sein? Aus dem Zufallsspiel der Gene? Natürlich der Gene. Alle sprechen heute von den Genen. Man wird langsam verrückt davon. Glaubst du an Gott? Ja. Es ist gut, Lucinda. Aber wir haben auch unsere eigenen Bräuche, verstehst du? Auf den Inseln, von unseren Vorfahren. Schöne Bräuche, geheimnisvolle Bräuche. Auch Albert Einstein glaubte nicht an den Zufall. Er hat gesagt, Gott würfelt nicht. Na siehst du. Ich bin nicht fromm, aber ich glaube auch nicht, dass Gott oder wie auch immer würfelt. Sondern? Vielleicht lässt er uns würfeln. Pass auf, was ich dir sage, Lucinda. Was ich dir als einem gläubigen Menschen sage. Vielleicht ist der Zufall nicht einfach der Zufall. Das Unvorhersagbare, das Bedrohende, eine mathematische Kuriosität, sondern eine Sprache. Eine Sprache, die du nicht verstehst, die niemand versteht und die auch niemand verstehen soll und nie und niemals ein Mensch versuchen sollte, verstehen zu wollen, weil sie die Sprache der Schöpfung ist, die Sprache der Allmacht, die Sprache des Herrn. Liebe Gemeinde, liebe Angehörige, liebes Brautpaar. Wieder haben zwei junge Leute zueinander gefunden und den Entschluss gefasst, in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Dieser Entschluss bedeutet für beide Menschen den Schritt durch ein Tor des Lebens. Noch ist das Tor, durch das ihr schreiten werdet, mit Blumen begrenzt. Noch wandelt ihr in der besonderen Landschaft eurer unschuldigen Jugend. Langmütig ist die Liebe und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret niemals auf. Bis dass der Tod euch scheidet. Somit erkläre ich euch Christoph und Lucinda mit Gottes Segen als Mann und Frau. Mini, bleib stehen. Der Ball, Mama, der Ball. Mini, bleib stehen, du sollst stehen bleiben, Mini. Mini, bleib stehen, der Lastwagen, Mini. Uhr 35 Minuten, 20 und 21 Sekunden waren die Zeitpunkte, zu denen der Zeigefinger des Schützen sich um den Abzug krümmte und die Geschosse aus seiner Kalaschnikow in Chris Jordans und Lucky Lucindas Herzen eindrangen. Ich habe alle Bänder gelöscht und alle Aufzeichnungen sowie die Festplatten aller Computer, auf denen die Programme gelaufen sind, vernichtet. Es gibt keine Vergangenheits- keine Zukunftsspektren und keine Einstein-Resonanzzahlen mehr. Einsteins Fragment hat nie existiert. Ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner mit Elisabeth Ort als Greta Weiss, Mrs. President der Diamond Foundation. Karl Markowitsch als Chris Jordan, Physiker, Mathematiker und Philosoph. Peter Fröhlich als Jakob Zerwanitzer, Altwarenhändler. Jörg Ratjen als Tonio Malone, Casinobetreiber. Johannes Zeiler als Daniel Shapiro, Berater des US-Präsidenten. Katharina Lorenz als Lucky Lucinda. Tonis Lama als Kommentator. Und Friedrich Bestenreiner als Albert Einstein. In weiteren Rollen Eduard Wildner, Matthias Lühn, Silvia Meisterle, Franziska Hackel, Florian Köhler, Moritz Vierbohm, Alberta und Christiane von Pöllnitz, Christian Filiz, Paul Brennan, Joe Ramick und Fritz Oberhofer. Tongestaltung Stefan Wirtic und Anna Kunzio. Hospitanz Michaela Hinterleitner. Regieassistenz Fritz Oberhofer. Regie Harald Kreber. Produktion Österreichischer Rundfunk 2010. Informationen zum Hörspiel finden Sie auf oe1orf.at. In den kommenden 30 Tagen können Sie diese Sendung beliebig oft anhören. Auf sound.orf.at. ...2007 erschienen und auf seine Art zeitlos. Das Vienna Art Orchestra mit dem Stück Albert Einstein. Meist sitze ich bei der Glivia und blicke hinaus. Und hinein in die adeligen Salons des Salzkammerguts, in die Fotoateliers und Fotoalben um 1900. Von dem aufgeschlagenen Buch fort und hinaus. Pervenissimo. Vielfaltissimo. Denk daran, schnall mich an. Ich denke kaum mehr in Sätzen. Der Dichter Bodo Hell hat seine Sprache im Jahr 2013 um die Poesie von Friederike Mayröcker bewegt. In Landschaft mit Verstoßung sind die beiden selbst zu hören, sowie Tonaufnahmen vom Dachstein, die der Ö1-Tonmeister Martin Leitner über mehrere Jahre hinweg gemacht hat. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt nichts. So Johannes der Evangelist 6,63, angeschrieben in römischer Kapitale an der Tempelfront Basilika der Eisenbetonkirche in Wien-Otterkring nahe der Schmelz. Architekt Josef Pletschnik 1910-11. Schon Johannes sagte, nimm das Buch und verschling es. Oder lass deine Augen über die Seiten des aufgeschlagenen Buches rollen, bis du auch auf deinen Namen stößt. Sein Name ist Bodo Hell und er gilt zu unserem tiefen Bedauern seit mehreren Monaten als verschollen. Am kommenden Samstag bringen wir Landschaft mit Verstoßung von Bodo Hell am Leitfaden von Friederike Mayröcker mit psychoakustischen Naturtönen von Martin Leitner. Eine Übersicht über unser Hörspielangebot schicken wir zu jedem Monatswechsel an die Abonnentinnen und Abonnenten der Ö1 Hörspielpost. die unter diesem Namen von jeder Suchmaschine flugs gefunden wird. In diesem Newsletter verständigen wir Sie auch über eventuelle Programmänderungen. Gedruckt gibt es die Hörspielpost ebenfalls in Kolumnenform im Ö1 Magazin gehört. Einen angenehmen Samstagnachmittag wünscht Philipp Scheiner.